Übrigens war das zum Teil gespielte Gereiztheit. Ich weiß, ich verstehe es. Sei überzeugt, dass ich es verstehe. Ich sollte mich schämen, davon überhaupt zu sprechen. Wenn du dich schämst, dann sprich doch nicht. Beide verstummten. Rasumichin war mehr als entzückt und Raskolnikow fühlte das mit Widerwillen. Ihn beunruhigte auch das, was Rasumichin soeben über Porfiri erzählt hatte. Vor dem wird man auch noch ein Klagelied anstimmen müssen, dachte er erbleichend und mit Herzklopfen. Und man wird es möglichst natürlich machen müssen. Am besten wäre vielleicht nicht zu klagen, konsequent nicht klagen. Nein, konsequent wäre wieder nicht natürlich. Nun, es wird sich zeigen. Wir werden ja sehen. Früh genug. Aber ist es gut oder nicht gut, dass ich hingehe? Der Schmetterling fliegt von selbst ins brennende Licht. Mein Herz klopft. Das ist nicht gut. In jenem Hause dort wohnt er, sagte Rasumichin. Das Wichtigste ist jetzt, ob Porfiri es weiß oder nicht weiß, dass ich gestern in der Wohnung dieser Hexe war und nach dem Blut gefragt habe. Das muss ich sofort feststellen als erstes. Wenn ich hineinkomme, muss ich es ihm am Gesicht anmerken. Sonst, und wenn ich zugrunde gehe, ich muss es erfahren. Weißt du auch, wandte er sich plötzlich an Rasumichin mit einem schelmischen Lächeln, ich habe bemerkt, Bruder, dass du dich seit heute früh in einer ungewöhnlichen Erregung befindest. Ist es nicht so? In was für einer Erregung? In gar keiner Erregung, fuhr Rasumichin auf. Nein, Bruder, es ist dir tatsächlich anzumerken. Auf dem Stuhl saßest du vorhin, wie du sonst nie sitzt, nur so auf der Kante und die ganze Zeit durchzuckte es dich, wie wenn du Krämpfe hättest. Du sprangst plötzlich auf. Bald sahst du böse aus, bald war dein Lächeln zuckersüß. Sogar rot wurdest du, besonders als man dich zum Essen einlud. Aber gar nicht, du lügst. Wovon redest du? Und jetzt verstellst du dich wie ein Schuljunge. Pfui Teufel, da ist er schon wieder rot geworden. Was du doch für ein Schwein bist. Aber warum wirst du denn so verlegen, du Romeo? Warte, ich will es heute noch irgendwo erzählen. Ich werde Mama zum Lachen bringen. Und noch jemanden. Hör mal, höre, aber im Ernst, das ist doch, was soll das bedeuten zum Teufel? Rasumichin wurde ganz wirr und es überlief ihn kalt vor Schrecken. Was willst du ihnen erzählen? Ich bin doch... Oh, pfui, was für ein Schwein du bist. Du glühst ja wie eine Frühlingsrose. Und wie es dir steht, wenn du es nur wüsstest. Ein Romeo von deiner Größe. Und wie du dich heute gewaschen hast und auch die Nägel geputzt. Wie? Wann war das zuletzt der Fall? Und du hast dich ja, weiß Gott, auch noch mit Pomade eingeschmiert. Bück dich mal. Du Schwein!